Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 31. Jena, den 9. November 1795. Ich kam vorigen Posttag nicht dazu, Ihnen, liebster Freund, zu schreiben und das Inhaltsverzeichnis des Almanachs zurückzusenden. Mit dem Letztern würde es heute doch zu spät sein, auch habe ich nichts dabei zu erinnern. Goethe ist seit dem 5. hier und bleibt diese Tage noch hier, um meinen Geburtstag mit zu begehen. Wir sitzen von Abend um 5 Uhr bis nachts 12, auch 1 Uhr beisammen und schwatzen über Baukunst, die er jetzt als Vorbereitung auf seine italienische Reise treibt, hat er manches Interessante gesagt, was ich mir habe zueignen können. Sie kennen seine solide Manier, immer von dem Objekt das Gesetz zu empfangen und aus der Natur der Sache heraus ihre Regeln abzuleiten. So versucht er es auch hier, und aus den 3 ursprünglichen Begriffen der Bas, der Säule, Wand, Mauer und dergleichen und dem Dach nimmt er alle Bestimmungen her, die hier vorkommen. Die Absurditäten in der Baukunst sind ihm nichts als Widersprüche mit diesen ursprünglichen Bestimmungen der Teile. Von der schönen Architektur nimmt er an, dass sie nur Idee sei, mit der jedes einzelne Architekturwerk mehr oder weniger streite. Der schöne Architekt arbeitet wie der Dichter für den Idealmenschen, der in keinem bestimmten, folglich auch keinem bedürftigen Zustand sich befindet. Also sind alle architektonischen Werke nur Annäherung zu diesem Zweck, und in der Wirklichkeit lässt sich höchstens nur bei öffentlichen Gebäuden etwas Ähnliches erreichen, weil hier auch jede einschränkende Determination wegfällt und von den besonderen Bedürfnissen der Einzelnen abstrahiert wird. Sie können wohl denken, dass ich ihn bei dieser Idee, die so sehr mit unseren ästhetischen Begriffen zusammenstimmt, festgehalten und weiter damit zu kommen gesucht habe. Ich glaube, man kann den Zweck der Baukunst als schöner Kunst objektiv ganz füglich so angeben, dass sie in jedem besonderen Gebäude den Gattungsbegriff des Gebäudes überhaupt gegen den Ortbegriff zu behaupten sucht, wodurch sie dann subjektiv den Menschen aus einem beschränkten Zustand zu einem unbeschränkten, der doch wieder durchaus auf Gesetze gegründet ist, führt und ihn folglich ästhetisch rührt. Goethe verlangt von einem schönen Gebäude, dass es nicht bloß auf das Auge berechnet sei, sondern auch einem Menschen, der mit verbundenen Augen hindurchgeführt würde, noch empfindbar sein und ihm gefallen müsse. Das von seiner Optik und seinen naturhistorischen Sachen auch viel die Rede sei, können Sie leicht denken, da er die letztere gerne vor seiner italienischen Reise, die er im August 1796 anzutreten wünscht, von der Hand schlagen möchte, so habe ich ihm geraten, sie in einzelnen Aufsätzen in seiner darstellenden Manier zu den Horen zu geben. Ohnehin ist sonst nicht viel von ihm für das folgende Jahr zu hoffen. Wir haben dieser Tage auch viel über griechische Literatur und Kunst gesprochen, und ich mich bei dieser Gelegenheit ernstlich zu etwas entschlossen, was mir längst schon im Sinne lag, nämlich das Griechische zu treiben. Da Sie selbst so sehr damit vertraut sind und auch mein Individuum kennen, so kann mir niemand so gut raten als Sie, mein Lieber. Auf das, was ich allenfalls noch von dieser Sprache weiß, dürfen Sie wenig Rücksicht nehmen. Dies besteht mehr in Kenntnis von Wörtern als von Regeln, die ich ziemlich alle vergessen habe. Ich wünschte vorzüglich, außer einer guten Grammatik und einem solchen Wörterbuch, eine Schrift an der Hand zu haben, worin auf die Methode bei diesem Studium und auf das Eigentümliche bei dieser Sprache hingewiesen wird. In Absicht auf die zu lesenden Autoren würde ich den Homer gleich vornehmen und damit etwa den Xenophon verbinden. Langsam freilich wird diese Arbeit gehen, da ich nur wenige Zeit darauf verwenden kann, aber ich will sie so wenig als möglich unterbrechen und dabei ausharren. Neben meinem Schauspiel ist sie mir leichter möglich und sie hilft mir zugleich das moderne Vergessen. An dieses, das Schauspiel, habe ich freilich noch nicht kommen können, da mich der Aufsatz über das Naive und nun der Pendant zu demselben über die sentimentalischen Dichter seitdem beschäftigte. Auch gehe ich nicht eher daran, bis erstlich noch einige kleine Aufsätze von mir wenigstens skizziert sind, um nötigenfalls etwas für die Horen vorrätig zu haben, und bis ich zweitens auf Sukkurs für 6 Monate wahrscheinliche Hoffnung habe. 42 Bogen auszufüllen ist keine Kleinigkeit, und unter allen Mitarbeitern ist jetzt fast der einzige Schlegel, von dem in Rücksicht auf Gehalt und Masse etwas Beträchtliches zu erwarten ist. Neben ihm sind Knebels properzische Elegien und Herders etwanige Beiträge, Ressourcen für mich. Aber diese drei, wenn sie auch alle einschlagen, fournieren doch nur etwa die Hälfte dessen, was erfordert wird. Goethe, Körner, Sie, ich selbst, Engel und so weiter sind teils problematisch, teils, wenn sie auch etwas liefern, noch lange nicht zureichend. Zuwachs an philosophischen und theoretisch-ästhetischen Aufsätzen hilft mir nichts, da dieses Fach schon mehr als billig besetzt ist. Über den Eindruck des 10. Stücks habe ich derzeit noch nichts Erbauliches gehört. Schütz, den ich vorgestern widersprach, erwähnt des Engelschen Aufsatzes mit Lob, aber des Übrigen wurde gar nicht erwähnt. Es scheint, auch die Elegie ist diesen Herren zu hoch, da sie doch auch nicht zu platt für sie sein kann. Boltmann habe ich seitdem nicht gesprochen und Schreivogel sehe ich schon lange nicht mehr. Hier ein Brief von Körner, der Ihnen Fichtens wegen ans Herz greifen wird. Von diesem höre ich nichts, da ich kaum jemand sehe, der mit ihm umgeht. Meyer hat unterdessen einmal von München aus geschrieben. In Nürnberg fand er viele interessante Dokumente für deutsche Kunst, und er will sich bei seiner Rückkehr länger dort verweilen. In München hat er einzelne gute Stücke, besonders von Giulio Romano, gefunden. Es geht die Rede, der Kurfürst von Mainz leide sehr am Schwindel. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass die Emigrierten größtenteils Erfurt haben räumen müssen und vom Herzog von Weimar in die Landstädtchen zum Teil sind aufgenommen worden, worüber man sehr böse ist. Adieu, lieber Freund, Goethe grüßt freundlich, Ihr S.C.H.